Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik der walisischen Band Man. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Missile power, go. RF systems, go. Propulsion, go. AMR telemetry, go. Telemetry quality, go. Mercury capsule, go. Roger, loud and clear, how many? Dealing to internal. Mark, you have firing signal. Good Lord, ride all the way. You've got speed. 10, 9, 8, 7. Minus 3, 2. Das waren die letzten zwei Minuten von Mans Debütalbum Revelation. The Future Hides Its Face heißt die Nummer, die Zukunft verbirgt ihr Gesicht. Eine wild monotone Instrumentalpassage mit Orgel à la The Nice ist hier mit O-Tönen aus dem NASA-Weltraumprogramm und etwas elektronischem Beiwerk verziert worden. Die hemmungslose Instrumentalmusik wurde vermutlich bei einem von zwei Gigs der Band Ende 1968 in Swansea mitgeschnitten. Die sogenannten Basic Tracks des ganzen ersten Man-Albums wurden damals bei den Gigs mitgeschnitten, der Gesang und weitere Zutaten kamen dann später hinzu. Die Band wohnte jahrelang im Londoner Stadtteil Streatham, schon zu Zeiten, als Man noch The Bystanders hießen. Durch puren Zufall hatten sie die Wohnung gefunden, der Vermieter war ein wohlwollender Waliser, der nichts dagegen einzuwenden hatte, dass die Band ihr ganzes Equipment im Vorderzimmer aufstellte und dort probte. Als das erste Album im Januar 1969 dann erschien, arbeitete die Band schon am Material für die zweite LP. Dick Leonard stieg aus familiären Gründen etwa Mitte des Jahres 69 aus, noch bevor Album Nummer 2 veröffentlicht wurde. Ihm erblieb dadurch ein 9-tägiger Aufenthalt in belgischen Gefängnissen erspart. Da Man anfangs in England kaum Gigs bekam, verbrachten sie mehr Zeit im Ausland, besonders in Deutschland. Nach einem Engagement im Münchner Blow-Up und einem Auftritt in Frankfurt fuhr die Band im Dezember 69 über Belgien nach Hause. In Frankfurt hatte die Band einen jungen Mann aus Neuseeland kennengelernt, dessen Vorrat an Haschisch aus Afghanistan war der Band nicht unwillkommen, sie hatten auch nichts dagegen, ihn mit nach England zu nehmen. Ein weiteres Zufallstreffen erweiterte die Reisegesellschaft. An einer Raststätte lernte man einen scheinbar freundlich gesinnten US-Soldaten mit großem Auto kennen. Wenig später saß die Band plus Roadie in belgischen Gefängnissen. Dick Leonard stellt in seiner ersten Autobiografie diese Episode des Bandlebens als Resultat einer Zusammenarbeit von deutscher und belgischer Polizei dar. Ein Konzertveranstalter von Man war angeblich durch Verbindungen zu Baader-Meinhof und Co. ins Visier der Polizei geraten. Offensichtlich hatten sich die damals so titulierten Langhaarigen der Band dadurch verdächtig gemacht, dass sie große Kisten aus einem Transporter mit ausländischem Nummernschild in das Haus besagten Konzertveranstalters schleppten und dann auch noch da wohnten. Als sich bei den Kontrollen keine Waffen fanden, versuchten die belgischen Behörden, die Band als internationale Drogenschmuggler zu verkaufen. Die Verhandlung fand nach zermürbenden 9 Gefängnistagen statt. Der junge Mann mit dem Haufen Illegalen nahm alle Schuld auf sich. Die Bandmitglieder wurden freigesprochen. Es war Heiligabend 1969, der Bandbus war konfisziert worden. Als registrierter Eigentümer des Transits musste Manns Bassist Raymond Williams doch noch für eine Woche zurück ins belgische Gefängnis. Bald begann sich das Personalkarussell der Band erneut zu drehen. Martin Ace, ein alter Bandkollege Dick Leonards aus Wales, hatte Leonard bei dessen Weggang Mitte 69 ersetzt. Anfang 70 stieg Leonard wieder ein. Martin Ace blieb in der Band als Wildcard sozusagen und nach einer Weile wurde die alte Rhythmusgruppe mit unguten Gefühlen gefeuert. Raymond Williams und Jeff Jones mussten gehen. Martin Ace übernahm den Job des Bassisten und Terry Williams, ebenfalls ein Weggefährte Dick Leonards aus Wales, wurde der neue Drummer. Das neue Quintett blieb immerhin bis Januar 72 stabil, dann verließ Keyboarder Clive John die Band. Von dem verbleibenden Quartett erschienen im Lauf des Jahres 72 zwei Alben mit Live-Aufnahmen. Von einem Gig im Süden Wales im April 72 jetzt die ersten 6 Minuten einer knapp 20-minütigen Jam. Es war die walisische Band Man Live im Süden Wales in Penarth in den Paget Rooms. H. Samuel nannten sie diesen Track. Etwa 6 Minuten waren davon zu hören. Die offensichtlich improvisierte Nummer ging aber noch 12 Minuten weiter und endete schließlich in einem genüsslich zelebrierten, zerdehnten Hardrock-Riff. Die ersten Minuten dieser Nummer sind eine Seltenheit im Man-Opus, weit entfernt von gängigen Akkordfolgen oder Blues-verwandten Zutaten. Die leichten Dissonanzen erinnern mich manchmal an spätere New Wave Acts. Teile des Konzerts in den Paget Rooms wurden im September 1972 in limitierter Auflage auf LP veröffentlicht. Vor 5 Jahren erschien dann das ganze Konzert auf einer Doppel-CD. Zu dem Zeitpunkt, als das Live-Album 1972 erschien, war Dick Leonard bereits gefeuert worden. Bassist Martin Ace hatte die Band auf eigenen Wunsch verlassen. Keyboarder Clive John kehrte als Gitarrist zur Band Man zurück und brachte auch noch den Keyboarder Phil Ryan und den Bassisten Will Hewitt mit. Im August 1972 fanden die Aufnahmen zu einem neuen Man-Album statt. Es erschien bereits im Oktober 1972. Be good to yourself at least once a day. Sei wenigstens einmal am Tag gut zu dir. Genauso heißt auch diese Soundcheck-Folge über Man hier im Deutschlandfunk. Und gegen Ende dieser Soundcheck-Stunde gibt's auch noch einen der langen Tracks von diesem Album. Das Line-up der Band hielt nicht lange. Clive John verließ erneut die Band. Die Aufnahmen zum nächsten Album begann man als Quartett. Als neuer zweiter Gitarrist kam später ein 19-jähriger walisischer Musiker und Man-Fan der ersten Stunde hinzu, Alan Tweaky Lewis. Die erste Seite des Doppelalbums Back into the Future wurde in Quartettbesetzung eingespielt. Track 3 von Seite 1 ist das Titelstück Back into the Future. Back into the future. Das war Musik aus Mans Doppelalbum Back into the Future, veröffentlicht im September 1973. Los ging's mit dem Titelstück und gerade eben, das war ein Klassiker vom zweiten Man-Album. Spunk Rock heißt die Nummer, hier getarnt, als Teil 2 einer 20-minütigen Nummer mit dem Titel Jam Up Jelly Tight. Aufgenommen wurde die Nummer und überhaupt die ganze zweite LP des Doppelalbums bei einem Konzert im Londoner Roundhouse vom 24. Juni 1973. Der Auftritt im Roundhouse war erst der dritte Gig mit dem neuen Gitarristen Alan Tweaky Lewis, aber das merkt man dem Spiel des damals 19-Jährigen überhaupt nicht an. Vor 3 Jahren erschien eine erweiterte Version der Doppel-LP mit dem ganzen Originalkonzert als Dreingabe. Hier ist noch einmal Gelegenheit, Man Live bei einer längeren Exkursion zuzuhören. Anfang 1975 zelebrierten sie in Quartettbesetzung für die Londoner BBC eine Nummer vom 71er Album Do You Like It Here Now? Are You Settling In? Many are called, but few get up, heißt der Song. Thank you. Das war Man Anfang 1975 mit Ken Whaley am Bass, Terry Williams Schlagzeug, Deke Leonard Gitarre, E-Piano und Gesang und Mickey Jones Gitarre und Gesang. Das Besetzungskarussell hatte sich schon mehrfach weitergedreht. Ein vorerst letztes Mal drehte sich für die zwei Alben aus dem Jahr 1976 The Welsh Connection und das Live-Album All's Well That Ends Well. Immerhin bis 1983 dauerte es bis zur ersten Reunion. Mit dabei waren Mickey Jones, Martin Ace, Deke Leonard und Newcomer John Weathers, früher Drummer bei Gentle Giant. In dieser Besetzung spielte Mann auch 1994 beim Glastonbury Festival. Selbst Leute mit Visionen werden blind, heißt der Song. Komponiert wurde er von Martin Ace und einem Co-Schreiber namens Durden. Southpaws, stop sparring with those French wines, letting in between rounds, breaking hearts at times. All your fancy bits of footwork, trading blows with your best friend, pitching in the corner, pulling punches sometimes, even go blind. You're crazy when you're flying, soaring off the ninth cloud, dancing in a dark sky. Star signs, your guru stole my bed. Daydreaming's gone commercial. Batman's in the belfry. You got strontium on your complex. Breakfast TV. Can't you see? Can't you see? You won't Man live beim Glastonbury Festival im Juni 1994 mit Even Visionaries Go Blind. Die Geschichte der Band Man hat sich bis in unsere Tage fortgesetzt. Mittlerweile sind zwei Generationen von Musikern auf der Bühne. Bassist Martin Ace und Keyboarder Phil Ryan sind nach dem Tod von Mickey Jones 2010 die einzigen, die noch aus den ersten Jahren der Band stammen. Aber es kann immer mal passieren, dass auch Dick Leonard für einen besonderen Gig mal mitmacht. Letzten Oktober zum Beispiel in Leamington Spa. Clive John, der erste Organist der Band, verstarb im August letzten Jahres. Zur Junggarde an Bord des Mutterschiffs Man gehört zum Beispiel der Sohn von Martin Ace, Josh Ace. Die zweite Soundcheck-Stunde mit Musik von der Band geht langsam ihrem Ende entgegen, nicht aber ohne diese Nummer vom 72er-Album Be Good to Yourself at Least Once a Day. We'll be right back. Das waren Man anno 1972 mit Come On, der Eröffnungsnummer ihres Albums Be Good to Yourself at Least Once a Day. Die unglaublichen Pedal-Steel-Parts der Nummer spielte Dave Edmunds eines Nachts als Gastgeschenk ein. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 3 Uhr Nachrichten, bis dahin aber noch ein walisisches Traditional, gesungen von einem 16-köpfigen Männerchor aus London, dem Gwalior Male Voice Choir. Der Auftritt des Chors mit der Band Man ist auf dem Album 73, auf dem 73er Album Back into the Future verewigt. Den Chor gibt es auch heute noch. Join in the oi-oi, two times.